WDR 5. Neugier genügt. Die Melodie ist mehrstimmig. Tausend Kehlen bringen sie hervor. Das Lied erzählt vom ersten Schöpfungstag und ist noch immer im Repertoire. Die Sänger verbergen sich im Gras, zwischen windgestreichelten Halmen, Blättern, Büschen. Ein Mensch bekommt sie eher selten zu Gesicht. Ihr Gesang ist im Frühling allgegenwärtig. Der Kuckuck ist nur um diese Zeit dabei und sonntags kommt die Glocke dazu. Ein Ort wie vom Himmel gefallen. Drei Kirchen. Der Name rührt von den drei aneinander gebauten gotischen Kapellen her. Der Ursprung der drei Kirchen ist vermutlich, dass es eine prähistorische Kultstätte war. Also bei den Römern mit Sicherheit schon genutzt. Die Römer hatten immer Tempelanlagen gebaut mit drei Tempeln für Jupiter, Juno und Minerva. Bei den Römern waren oft die Altäre auf Wasseradern gebaut. Wasseradern gibt es jetzt unter den Kirchen keine mehr. Es kann sein, dass sie versickert sind. Matthias Wodeneck ist im Schatten der Kirchen aufgewachsen. Sozusagen in der Obhut des heiligen Nikolaus, der heiligen Gertraud und der heiligen Maria Magdalena. Die sind nämlich, als die Römer gingen und die Christen kamen, an die Stelle von Jupiter, Juno und Minerva getreten. Auf jeden Fall weiß man, dass in der Kirchen, es gab immer schon drei mineralhaltige Quellen, die vermutlich auch die Römer schon kannten, weil die Römerstraßen führten durchs Eisacktal und von Kolmann, das ist das Dorf unten im Tal, über den Ritten. Also es war in unmittelbarer Nähe. Auch diese Verbindungsstraßen, die es noch gibt, diese steingepflasterten, das sind die alten, waren früher Römerwege und diese Weiden hier oben wurden von den Römern genutzt und deswegen kannten die vermutlich das Wasser. Die Kirchen, die Quellen. Dem Heiligen ist an diesem Ort nicht zu entgehen. Aber es ist eine südliche, eine heitere Heiligkeit. Später sind die Kirchen draufgestellt worden auf diese Tempel und deswegen der Name Dreikirchen. Wie es an einem Platz, den die Götter lieben, nicht anders sein kann, ist Dreikirchen von alters her eine Pilgerstätte. Der heilige Christophorus, groß wie ein Baum auf eine Kirchenaußenwand gemalt, grüßt den frommen Wanderer als Schutzpatron. Und wie überall, wo Pilger erwartet werden von weit her, muss es auch einen Tisch geben und ein Bett. Vielleicht gar einen guten Schluck und jedenfalls so viel auf den Löffel, dass Leib und Seele zusammenhalten, wie sich das gehört. Matthias Wodeneck hat das Gasthaus von seinem Vater übernommen. Seit mehr als 200 Jahren ist das Holzhaus im Familienbesitz. Die Grundmauern, das sind 600 Jahre alt, also gleich alt wie die Kirchen. Mit der Entstehung der Kirchen ist das Haus auch gewachsen. Und ich habe es in den Landesarchiven etwas recherchiert und habe alte Kaufverträge gefunden. Und die Kaufverträge sind datiert mit 1811. Also mit 1811 kann man nachweisen, dass das Haus unserer Familie gehört und dass es damals schon praktisch als Gastbetrieb geführt wurde. Also ein Kaufvertrag ist von 1811 und später um 1840 habe ich Kaufverträge gefunden, wo dann auch aufscheint eine halbe Flasche Champagner, fünf Gläser. Es war wirklich lustig, kleine Mengen, aber wirklich, wo man auch nachvollziehen kann, dass es effektiv als Gastbetrieb geführt wurde. Und um 1811 ist es auch gekauft worden vom Bruder meines Urgroßvaters. Seit 1811 ist es durchgehend im Familienbesitz, aber nicht immer von der Familie geführt. Dann war ein Krieg was geschlossen und meine Eltern haben es dann wieder eröffnet. Aber da war das Haus schon sehr baufällig und da es war ziemlich viel Arbeit, das wieder bewohnbar zu machen, sagen wir so. Wir ziehen mal die festen Schuhe an und gehen ein paar Schritte um die Kirche und das historische Gasthaus herum. Die Wege sind ziemlich steil. Kito macht das nichts aus. Er rennt vor uns her, der kleine Schwarze, der zum Haus gehört und allen wohlgesonnen ist. Er bellt fast nie. Um richtig würdigen zu können, was sie alle gesehen haben, die Römer, die Kirchenerbauer, die Pilger und die Einsiedler, bleibt man am besten stehen und sorgt für festen Halt. Der Blick über das Eisacktal und die Berge ist spektakulär. Und die Begeisterung nutzt sich nicht ab, sagt Matthias Wodeneck. Absolut nicht, weil ich nach wie vor sehe, wie sich die Luft täglich verändert, die Landschaft täglich verändert, wie auch die Sonnenuntergänge jeden Tag anders sind, die Stimmung und die Landschaft prägt einen. glaube ich. Also wenn man in den Bergen aufgewachsen ist, wenn man es gewohnt ist, dann vermisst man sie. Auch im Winter, wenn ich in Bozen wohne, einmal in der Woche muss ich auf den Berg hinauf, einfach um diese Weite zu genießen. Und das ist ja auch im Winter und im Sommer anders und im Frühjahr und im Herbst. Und das Landschaftsbild ändert sich wirklich täglich. Stündlich manchmal. Man kann unten auf dem Holzsteg beim Schwimmbad in der heißen Sonne sitzen und weit hinten vor der Kulisse der Berge ein Gewitter herabblitzen sehen. Der Donnerkeil in den Bergen wird zweifellos von Zeus persönlich geschleudert. Man muss es halt auch sehen, wollen oder können. Es sind oft auch nur Kleinigkeiten, die einem auch Spaß machen, so wie es meine Gäste immer wieder erstaunt sind, wenn sie Feuersalamander sehen vorm Haus. Für uns ist es normal, aber wir freuen uns trotzdem immer, weil es zum Beispiel tolle Tiere sind. Die Berge, der Langkofel, die Sella-Gruppe, gewaltige Lehrmeister in der Kunst der Beständigkeit. Und doch durch Licht und das Spiel der Farben, durch Wolken oder Nebelschleier immer wieder verwandelt. Ihre Zeit ist so anders bemessen als unsere. Betrachte ich sie durch das vergleichsweise winzige Zeitfenster, das mir gegeben ist, stelle ich mir vor, was sie alles gesehen haben mögen, seit sie vor Jahrmillionen durch gewaltige Kräfte wurden, was sie sind. Wie ein Stück Ewigkeit auf Erden kommen sie mir vor, erhaben von majestätischer Ruhe. Wer Berge auf sich wirken lässt, wird selber ruhig und entwickelt den eigenen Problemen gegenüber die angemessene Gelassenheit. Die Kirchen mit ihren hölzernen Türmchen stehen den Bergen gegenüber, als bildeten sie ein kleines, spätes Echo auf das Ewigkeitsthema. Dass es drei sind wie die Königstöchter im Märchen, hat der Fantasie über die Jahrhunderte reichlich Stoff gegeben. Es gibt noch andere Geschichten dazu wegen der Entstehung, dass es drei Bischöfe waren oder die Bergwerksleute von Philanders. In Philanders gab es das älteste Silberbergwerk Tirols, bis das gleich wurde genutzt, bis 1940 so ungefähr. Dann gibt es noch eine Sage um die drei Kirchen. Es gibt in Südtirol die Dolomitensagen. Da gibt es eine Sage, die heißt Goldenschön, und das ist von einer Fürstentochter, die entführt wird, und der Fürst baut die Kirchen, um die Tochter wieder zu finden, und nach der dritten Kirche taucht die Tochter wieder auf. Also diese Sage dreht sich um die Gnomen, die in den Bergwerken hausen und die Tochter entführt haben, und dann nach der dritten Kirche lassen sie sie wieder frei. Das sind so diese Geschichten, die man dann den Interessierten je nach Bedarf erzählt, weil jeder möchte was anderes hören, und da muss man dann immer jedem die passende Geschichte herausholen. Der Rundgang führt unweigerlich an der Quelle vorbei, die zum Labsal erhitzter Wanderer in ein Holzbecken hineinsprudelt. Man hält die hohle Hand unter den Strahl oder die Flasche. Im 19. Jahrhundert, im Zuge umfassender Säkularisierung auf allen Gebieten, wurden dem ursprünglich heiligen Wasser zwei Silben gestrichen. Übrig blieb das Heilwasser. Das Haus wird von zwei Quellen gespeist. Oder einer mineralhaltigen und einer schwefelhaltigen. Die Einsiedelquelle, die ist 100 Meter vom Haus entfernt. Und um die Jahrhundertwende sind ja in Südtirol diese Bäder, das war ja sehr modern, also ich glaube, um die Jahrhundertwende gab es ungefähr 120 Bäder in Südtirol. Die Bad Süß und Bad Dreikirchen und dann die Kurstädte wie Meran. Und vor der Jahrhundertwende waren diese Bäder alles kleine Bäder mit eher für die ländliche Bevölkerung. Und ich nehme an, also, dass hier oft auch die Bauersfrauen sich zurückgezogen haben, einfach nach der harten Arbeit mal sich zwei Tage zu entspannen. Das war die einzige Möglichkeit. Und da sind auch diese Bäder gewachsen. Auch unser Haus ist um die Jahrhundertwende, hat sich im Grund verdoppelt. Also meine Urgroßmutter hat praktisch das ganze Haus um ein Stockwerk erhöht. In hölzernen Bottichen auf Postkarten ist es noch zu sehen, genoss man die Freuden des Bades. Nach dem Krieg war es damit vorbei. Da gab es noch einige alte Damen, die einfach diese Tradition fortführen wollten oder vielleicht in ihrem Haus auch kein Bad hatten. Ich weiß, dass die letzten Badekabinen hier sind vor 30 Jahren dann aufgelöst worden. Aber ich kann mich noch erinnern, dass unter der Frühstücksveranda waren drei Badekabinen mit jeweils einer Emailbadewanne mit dem Löwenbratzen. Man kann sich es heute da gar nicht mehr vorstellen. Also das ist so, das sind die alten Zeiten. Bad Dreikirchen ist bis heute der offizielle Name. Von Barbian aus, der nächstgelegenen Ortschaft, kann man in ungefähr 40 Minuten hier hinaufwandern und dann nach Villanders, wo früher das Silberbergwerk war, hinunter. Niemand sollte allerdings so gründlich säkularisiert sein, dass er es etwa versäumte, vor dem Abstieg in die kleinen Kapellen hineinzugehen. Jeder ein Schmuckstück. Die Schlüssel liegen beim Messnerwirt etwas oberhalb. Ein hölzernes Schildchen weist den Weg. Romanische Elemente deuten darauf hin, dass das älteste Kirchlein aus dem 13. Jahrhundert stammt. In einem der Chorbögen Kain und Abel. Der heilige Nikolaus hilft den Schiffen in Seenot. An der Nordwand sieht man den großzügigen Heiligen, wie er Goldsäckchen ins Haus eines Bedürftigen wirft. Bei Maria Magdalena steht ein prächtiger spätgotischer Flügelaltar in Rot und Gold. Farbenprächtige Fresken erzählen stumm und doch lebhaft von den Wundern des Lebens, wenn der Glaube stark genug ist. Zwei Einsiedler, die zu unterschiedlichen Zeiten hier gelebt haben, sind im Schutz der kleinen Kirchen begraben. Jeden Sonntag kommt ein alter Priester mit Messdiener vom Tal herauf und liest die Messe. Der Junge schwenkt das Weihrauchgefäß und zieht am Glockenstrang. Es folgt sich gleich, was von sich in Jahren hat. Ich wollt besehen, wie die Welt Wege stand. Bei Ostwind kann es vorkommen, dass sich unter die Vogelstimmen noch eine andere Stimme mischt. Eine menschliche. Das ist er, Oswald von Wolkenstein, der letzte Minnesänger im ausklingenden Mittelalter. Fahrender Ritter außerdem und Diplomat, eine vielseitige Persönlichkeit. Die Nachfahren ehren sein Andenken bis heute. Nicht weit von Dreikirchen entfernt, bei Weidbruck, unten wo die Bahnlinie entlang führt, ragt trotzig und wehrhaft die Trostburg hervor. Das ist der Familienstammsitz derer von Wolkenstein. Man kann einen Ausflug dorthin machen und zum Abendessen zurück sein. Wobei sich das Glück in Dreikirchen auch ohne jede größere Unternehmung ganz beiläufig einstellt. Trink ein Glas Wein, iss einen Knödel, blinzle ein bisschen in die Sonne und alles ist gut. Und dann der Luxus, im Gras zu liegen oder im Liegestuhl und den summenden Wiesen zuzuhören, den jubilierenden Vögeln und der inneren Stimme, die jetzt kaum mehr von sich gibt, als zufriedene kleine Seufzer. Wärme ist in Südtirol ein zuverlässiger Gast und in den Bergen schlägt sie nie in Schwüle um. Die Kopfnote, auch im Sommer, ist kühle, frische sogar. Dass ich im Hochgefühl meiner Zufriedenheit dann doch einen Spaziergang riskiere, ist reiner Übermut. Weiter oben, habe ich gehört, gibt es noch ein außergewöhnliches Haus. Auf halbem Weg bin ich ungeduldig mit mir selbst. Muss ich mir das antun? Denn auch dieser Weg ist ganz schön steil. Andererseits, der Blick auf die Berge ist in noch größerer Höhe geradezu überwältigend. Mein Ziel ist das Briol, eine Sommervilla von ganz besonderer Art. Der Schweizer Architekt Peter Zumthor singt ein Loblied aufs Briol. Wenn ich mir Architektur vorstelle, die mir Raum zur Verfügung stellt, mich wohnen lässt, die meine Bedürfnisse vorausahnt und sie ohne großes Aufhebens erfüllt, dann kommt mir dieses Berghaus in den Sinn. Gebaut hat es ein längst verstorbener Maler für seine Gäste. Hubert Lanzinger heißt der. Und dass er sich hat hinreißen lassen, den selbsternannten Führer des Deutschen Reichs in Heldenpose zu malen, sieht man dem Haus zum Glück nicht an. Die Geschichte, warum so viele Sommervillen um Dreikirchen herum den Abkömmlingen einer Familie gehören, geht so. Ein wohlhabender Bozener Kaufmann schenkte seiner Frau pro Kind ein Stück Land. 15 Kinder kamen zur Welt, bis der Familie nahezu der ganze Berg gehörte. Der Maler und Architekt Lanzinger hat die jüngste Tochter der Familie geheiratet und das Haus, das in schönster Lage bereits auf ihn wartete, 1928 grundlegend umgebaut. Was dem Architekten Peter Zumthor sicher besonders gefallen hat, ist die geradezu radikale Schlichtheit, die Konzentration auf das Wesentliche. Ein rechteckiger Bau mit Pultdach, das Lärchenholz silbrig verwittert, olivgrün die Fensterläden, solide Gebrauchsmöbel im Inneren. Hier kann man wohnen oder einfach nur draußen unterm Baum einen Apfelstrudel essen. Auf dem Rückweg zu den drei Kirchen scheint noch ein Gewitter in der Ferne auf und als Gruß aus der Wetterküche ein Regenbogen überm Tal. Wenn im historischen Gasthaus der Gong ertönt, dann wird das Abendessen serviert. Im Kaminzimmer steht ein Flügel und ab und zu greift ein Gast in die Tasten. An der Tür zur Veranda fällt mir ein Hinweis auf. Sigmund Freud war hier zu Gast, der berühmte Professor aus Wien, der mit der Couch und der Psychoanalyse. Matthias Wodeneck weiß natürlich über alle prominenten Gäste von Dreikirchen bestens Bescheid. Ja, natürlich der Christian Morgenstern war Stammgast hier. Er hat seine Frau hier kennengelernt. Die Rehlein beten zur Nacht. Halb acht, halb neun, halb elf, halb zwölf, zwölf. Die Rehlein beten zur Nacht. Halb acht. Sie falten die kleinen Zehlein, die Rehlein. Der zweite illustre Gast, der hier war, war der Sigmund Freud, weil er war nur als Wanderer hier. Wir haben das aus seinen Reisebriefen auch, wenn man die genau studiert, sieht man es auch, dass er früher oft in Trentiner Dolomiten war und dann auf der anderen Seite des Eisackstals im Völs und in Seis. Und dann einmal ist er vermutlich herübergewandert und hat seinen Eindruck von der Kirchen mitgeteilt. Und der Eindruck war natürlich nicht so toll, weil er ein verschlossenes Haus gefunden hat. Im Dunkeln, wenn die Vögel schlafen und die Zikaden die Nacht vielleicht zu kühl finden für ausgedehntes Zirpen, hört man vom Tal her die Autobahn als ein ganz leises Flüstern. Es erzählt von einer Welt der Geschwindigkeit, in die zurückzukehren, das wandermüde Herz keine Sehnsucht verspürt. Da bleiben wir doch lieber noch ein wenig in der Obhut der heiligen Gertraud, des heiligen Nikolaus und der heiligen Maria Magdalena. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.